Tuesday night we had a Next Generation meeting. Wir haben ein Next Generation Treffen gehabt. And that's about raising up next generation leaders. Und da geht es darum, Leiter für die nächste Generation aufzubauen. The church itself is one generation. Die Gemeinde selbst ist eine Generation. If we're going to have high impact, we need to think as one generation. Und wenn wir großen Einfluss haben wollen, müssen wir als eine Generation denken. And that's what was the beauty of our last agape. Und das war das Schöne an unserer letzten Agape. Where we had about 200 people, we had dinner together and it was awesome. Wo wir zusammen gegessen haben und 200 Leute da waren. And it was just all ages. Und es war so schön zu sehen, es waren alle Altersgruppen vertreten. I remember a teenager came up to me. Und da war ein Teenager, der ist zu mir gekommen. And she said it was so awesome to be with all the ages together. Wow. Und es war ein Mädel und sie sagte, es war so toll mit all diesen verschiedenen Altersgruppen zusammen zu sein. If we're going to be high impact to reach people. Also wenn wir einen großen Einflussbereich haben wollen, um Menschen zu erreichen, we gotta think as one generation. Dann müssen wir als eine Generation auftreten. The older empowers the younger. Die Älteren bevollmächtigen sozusagen die Jüngeren. The younger respects the older. Und die Jüngeren respektieren die Älteren. And with that combination, we can do great things. Und mit dieser Kombination können großartige Dinge passieren. On Tuesday, I asked everyone to close their eyes. Maybe we'll do that right now. Und am Dienstag habe ich alle gebeten, die Augen zu schließen, und das wollen wir auch jetzt machen. And just point north. Just lift your hand up and point north. Nehmt eure Hand und zeigt nach Norden. Just point north. Everybody okay? Okay, everybody ready? Okay, open your eyes and look at the other hands. Jetzt könnt ihr mal eure Augen aufmachen und auf die anderen Hände schauen. Everybody's pointing different ways and somebody's pointing straight up. Okay. Jeder schaut in eine andere Richtung und eine Hand geht auch ganz nach oben. And actually, north is this way. Und Norden ist eigentlich in der Richtung. Yeah. Now, in a church, we have to know where north is. In einer Gemeinde müssen wir wissen, wo Norden ist. And north is the vision of the church. Und Norden ist die Vision der Gemeinde. And I asked everyone on Tuesday, do you know the vision of the church? Und ich habe am Dienstag jeden gefragt, kennt ihr die Vision der Gemeinde? And almost everyone simultaneously recited our vision. Und jeder hat fast gleichzeitig unsere Vision aufgezählt. It is to bring as many people as possible into a living relationship with Jesus Christ, both locally and globally, right? Also so viele Menschen wie möglich in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus zu bringen. And the Apostle Paul said, I become all things to all men. Und der Apostel Paulus sagt, ich will allen Menschen gleich werden. That I might reach some. Damit ich viele erreiche. I'll become a Roman to a Roman. Ich möchte den Römern ein Römer sein. I'll be a slave to a slave. Den Sklaven ein Sklave. I'll be a barbarian to a barbarian. Den Fremden ein Fremder. I will be a Jew to a Jew. Den Juden ein Jude. I will do whatever it takes to win someone. Ich möchte alles tun, was auch immer getan werden muss, nur um Menschen zu erreichen. And that means that I will do everything I can to understand them. Und das heißt alles zu tun, dass ich Menschen verstehe. So I can bring them into a living relationship with Christ. So dass ich sie dazu bringen kann, eine lebendige Beziehung mit Jesus zu haben. So tonight we have some guests. Also heute Abend haben wir Gäste. And they're going to speak on a subject that's not so easily spoken about. Und es wird um ein Thema gehen, über das es nicht sehr leicht ist zu sprechen. And they will point us to resources. Und sie werden uns Hilfsmittel aufzeigen. It's the subject of sexual addiction. Es geht hier um Sexualabhängigkeit. And it's important for all of us. Und das ist für alle von uns wichtig. Because maybe you're not sexually addicted to anything. Vielleicht bist du nicht sexuell abhängig. But maybe someone in your family is. Aber vielleicht jemand in deiner Familie. And you don't even know it. Und du weißt es nicht einmal. Or maybe your friend is. Vielleicht ein Freund von dir. Or at some point you'll run into someone who is. Oder irgendwie kennst du jemanden, der abhängig ist. Which is not difficult actually in these days. Und das ist sehr leicht möglich heutzutage. And so if you don't have a problem tonight, listen as someone who could be a counselor. Und wenn du also da in diesem Bereich kein Problem hast, dann hör einfach zu als jemand, der andere beraten kann. Someone who could be a friend to someone who has a problem. Jemand, der ein Freund sein kann für jemanden, der ein Problem hat. We're just going to begin right away. We have Phil tonight. I'm going to introduce Phil. Also ich möchte zunächst Phil vorstellen. And Phil's married to Karina. Und Phil ist mit Karina verheiratet. Karina used to work in the Achenoah Kindergarten. Und Karina hat mal bei Achenoah im Kindergarten gearbeitet. Now they have three kids. Sie haben drei Kinder. And they work. Did you begin Safe Surfing that network? It's a. They work. They created an organization called Safe Surfing. Und sie haben eine Organisation gegründet, die heißt Safe Surfing. That Phil will talk about. That's 5 years ago. Und Phil wird das ganz erklären. No, that's, das war yeah, 5 years ago. Vor 5 Jahren begann das. Phil lives in Mödling. Phil lebt in Mödling. And he likes pancakes and chocolate cookies. Und er mag Pancakes und Chocolate Cookies. Every single one of these guys like chocolate cookies. It's so funny. Okay. Jeder dieser Typen mag diese Cookies. Must be like a team thing, you know, they all. Okay, so and then we're going to hear from Ulrike. Dann haben wir Ulrike hier. Lorenz, she's from our church. Sie ist von unserer Gemeinde. And she's from Upper Austria. Sie kommt aus Oberösterreich. She's trained and worked many years as a nurse. Und sie hat Krankenschwester gelernt und arbeitet schon she's lange als Krankenschwester. Now working in counseling. Und sie arbeitet auch als Seelsorgerin. She's single. Sie ist single. Has one brother. Sorry. Has a brother. Sie hat einen Bruder. And lovely nephews. Und sehr liebe Neffen. Lives in Vienna. Sie lebt in Wien. And she's been working with Safe Surfing for 5 years. Und hat bei Safe Surfing seit 5 Jahren mitgearbeitet. She likes vanilla cookies. No, she likes chocolate cookies too. Sie mag auch okay. Chocolate chip cookies. So let's Phil, you're going to begin. Okay, let's give Phil a big hand. This is Chris Purschel's brother. Klaus Purschel. If you've been to our praise evenings and you've heard, wenn ihr bei unseren Anbetungsabenden war und Chris Purschel lead the worship with the piano, this is his brother. Am Klavier gehört yeah. habt, das ist sein Bruder. You want me to sing? Wollt ihr jetzt, dass ich anfange zu singen? I'm dreaming of a white Christmas. No, my brother sings better, so we'll have Chris. Also mein Bruder singt viel besser. Yeah, greetings from my parents, specifically Rob, Mary, to you both as well. They really appreciate you. Grüße von meinen Eltern. Okay, just thought we'll start with a joke. Da oben ist ein toller Witz. Can't read it perhaps, but doesn't matter. I'll just continue. Ich werde einfach weitermachen. We'll go to the next one. Okay. It's supposed to be funny. Just. Es soll einfach lustig sein. Okay. Würdest du mit deinen Eltern im Problemfall auch über Sex, nein, über Fragen der Sexualität sprechen? Would you also talk to your parents about questions of sexuality if you had problems with it? Natürlich ist doch Ehrensache, dass man seinen Eltern hilft. Of course, it goes without saying to help your parents when they have problems. Let's talk about sex today. That's one of the songs we're not going to play today. Reden wir über Sex. Let's talk about sex. Das ist ein Song, den ihr sicher kennt, aber den werden wir jetzt nicht vorspielen. The Bible has no problem talking about sex. Und in der Bibel ist es kein Problem. Also die Bibel hat kein Problem damit, über Sex zu sprechen. So why not talk about it in church as well? Warum sollten wir darum auch nicht in der Kirche drüber reden? We don't like talking about it. We kind of take this out of the Bible, but this is part of the Bible. Wir mögen es nicht, darüber zu reden, aber es ist schlicht und einfach Teil der Bibel. And it's sometimes very explicit. Und manchmal sogar sehr explizit. I've got a few questions for God later on someday. Es gibt einige Fragen für Gott. Let's start off with a nice picture. Hier ist ein ganz schönes Bild. God created the world, he created earth. Gott hat die Welt gemacht, er hat die Erde geschaffen. Water. Wasser. What else? Sun and the Sonne, moon. Der Mond. And the light. This is in the Bible. At the beginning it says that. Das finden wir in der Bibel. What did God say? Und was sagte Gott? God saw everything and looked at it and said it's beautiful. Und Gott sah alles an, was er gemacht hat und sah, es war wunderschön. Everything. Alles. Everything. Alles. You're beautiful. Ihr seid schön. Also your sexuality. Und auch eure Sexualität. It's not a mistake. Es ist kein Fehler. Things hanging around das on you as a body, it's not a mistake. Herumhängen an euren Körpern, das ist kein Fehler. Just God doesn't when in a marriage case if there's a couple that have sex. Wenn wir als Ehepartner Sex miteinander haben. God does not look away and go, oh no, oh horrible, oh God. Ist nicht so, dass Gott so, oh nein. But we treat it as that often. Aber oft denken wir so darüber. So that was the funny part today. So. Also das war der lustige Teil für heute. God saw everything, it was beautiful. Also Gott hat alles angesehen und gesehen und sagte, es war sehr gut. It was very good. Es war sehr gut, ja. Okay. What? Everything, also your sex, okay? Was alles, auch dein Sexualität. Yeah. We've got nice pictures here, just show the positiveness, to see it's something beautiful, it's not wrong. Und ich habe hier schöne Bilder mitgebracht, damit man sieht, es ist was Positives, nichts Falsches. It's something in the proper boundaries. Es ist etwas, das in den richtigen Grenzen it can give you life. Dir Leben geben kann. I'll show you a bit of sex or something. Sorry. No, don't worry. Sorry. Ich will euch ein bisschen Sex zeigen. Rob, you will not want to invite us again. But something that's to do with sex. It's an outcome of sex. Etwas, das das Ergebnis von Sex ist. There's nothing wrong about it. It's something very beautiful. It can give life. Da ist nichts Schlechtes dran. Es ist etwas sehr Schönes. Es kann Leben hervorbringen. Joy. Freude. Yeah. It is fun. Ja, es macht Spaß. It can give hope. Es kann Hoffnung geben. Trust and something, because when we married, Karina and me, we said, until death departs us. Vertrauen. Als wir geheiratet haben, haben wir gesagt, bis dass der Tod uns scheidet. To do something with hope as well. Also hat es auch was mit Hoffnung zu tun. And strength. Und Kraft. Gives strength. Sexualität gibt Kraft. And it costs strength sometimes. Und for those married, sorry about Kraft. Those that still see, but yeah. Für die, die verheiratet sind. But everything in the boundaries, as God has made the boundaries, aber in His boundaries. Geht darum, alles in den Grenzen stehen zu lassen, so wie Gott die Grenzen geschafft hat. If you can see, they are very creative, God's boundaries, very creative, look. Und wie ihr sehen könnt, sind die Grenzen von Gott sehr kreativ gesetzt. Water is powerful. Wasser hat Kraft. And it needs to be in its boundaries. Aber Wasser muss innerhalb der Grenzen fließen. If it doesn't, it destroys a lot. Wenn es nicht so ist, dann kann es sehr viel zerstören. When I was 8 or 9, als ich 8 oder 9 Jahre alt war, I found a porn magazine lying around. Habe ich da ein Pornomagazin gesehen? And it was a hardcore pornographic magazine, which shocked me. Und es war ein ziemlich heftiges Magazin, was mich sehr schockierte. I had no idea what sex is or anything, and just saw this hanging around. Ich hatte keine Ahnung, was Sex ist, und ich sah das einfach da liegen. And it confused me a lot. Und es hat mich sehr verwirrt. And I was excited, but at the same time as I was disgusted what I saw. Ich war auf der einen Seite aufgeregt, auf der anderen Seite auch furchtbar abgestoßen. With 12 I really got into porn looking at not an actor, sorry, but as a consumer. Mit 12 bin ich da richtig reingerutscht, es ist nicht als please keep your minds clear now, als Konsument. Yeah, okay. But I bought porn, I watched television, I lied to my parents. Aber ich habe Magazine gekauft, ich habe im Fernsehen Dinge angeschaut, ich habe meinen Eltern was vorgelogen. Our computer, our television was in the cellar. Sorry. Our television and computer were in the cellar. Unser Computer und Fernseher befanden sich im Keller. And we did a lot of things I did a lot of things that was not okay, looking at porn. Und ich habe sehr viel getan, was nicht in Ordnung war. I was caught up 14 years looking at pornography, at films, at newspapers. And so und 14 on. Jahre lang war ich da drin gefangen und habe mir eben Dinge im Internet, im Fernsehen, am Computer. Visited even a peep show, which is not far away from here. I won't give you the address. Und da gibt's eine peep show, die ist eben auch nicht weit von hier weg, aber keine Details hier. Yeah. And really got into it. I was frustrated because I was a youth leader at that time. Und ich war sehr frustriert, weil ich ein Jugendleiter war zu der Zeit. And I did love God. I really did love God deep in my heart. Und ich habe Gott von Herzen geliebt. And I was doing this garbage. Und trotzdem habe ich noch diesen Müll gemacht. And I kept going to the floor and saying, God, I'm sorry. God, forgive me. Und ich bin immer wieder auf die Knie gegangen und habe gesagt, Gott, vergib mir bitte. And these are the times when I really got to know God very deep. Und in den Zeiten habe ich Gott ganz tief kennengelernt. When I repented, when I turned from my sin. Als ich umgekehrt bin, als ich meine Sünden bereut habe. And how God brought me up, lifted me up and said, come Phil, we'll go together. Und wie Gott mich wieder aufgehoben hat und zu mir gesagt hat, Phil, komm, wir machen das gemeinsam. If you want to get to know God, don't look at porn. I mean, I'm not trying to say that, but it's a time I met God when I was really down on my knees. Ich sage nicht, dass man Gott kennenlernt, wenn man in Pornografie drin steckt, aber ich will sagen, in der Zeit, als ich auf die Knie gegangen bin, habe ich Gott tiefer kennengelernt. Let's look at the Bible. This is, by the way, a picture when you see water coming out of your boundaries. It destroys and destroys. Und schauen wir uns die Bibel an. Und hier sehen wir ein Bild, wo wir sehen, dass Wasser zerstören kann, wenn es außerhalb der Grenzen fließt. You know the story of David and Bathsheba? Und da gibt es eben die Geschichte von David und Bathsheba. And one evening David went up on his roof of his house. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und ging auf dem Dach des Könighauses herum. And he saw a woman there. Und da sah er ein Weib. She was bathing. Die sich wusch. I mean, it even says she had a period and she was washing. So that's how specific the Bible talks about. Und die Bibel sagt, I don't know how nice that was, but whatever. Yeah. He had to look at her. Wusch aufgrund ihrer Monatsblutung. Also sogar die Bibel spricht darüber. And he started to sin. What did he do? It wasn't sin seeing this woman, but it was actually dwelling on the thought of perhaps going up again and looking again. Und das war nicht die eigentliche Sünde, dass er sie gesehen hat, sondern dass er sich vielleicht umgedreht hat und nochmal hingeschaut hat. And kings may have had roofs that were very high, so that he could see everywhere, you know, so he saw there. Und die königlichen Paläste hatten diese Dächer, wo man überall hinblicken konnte. And he said, it's mine, I want to have this woman, you know. Und in seinem Kopf sagte er sich, das ist meins, ich will diese Frau haben. And as you know, the story goes on, he kills the husband of the wife just to have sex with this woman, I mean, stupid. Und wie ihr wisst, geht die Geschichte so weiter, dass er ihren Mann umbringen lässt, nur damit er, weil er Sex hatte mit dieser Frau oder damit er Sex haben konnte. It was his decision to sin. Es war seine Entscheidung zu sündigen. And I know what it feels like, being in this temptation, in that situation. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man dieser Versuchung ausgesetzt ist. You don't want to, but you kind of do, and you kind of, God, help me. Und du willst es nicht wirklich, aber du musst es irgendwie tun und du betest, Gott, hilf mir. You start becoming cramped, kind of uptight. Und du verkrampfst dich so richtig. Fear came into my life. Und Angst kam in mein Leben. I could fall again, I could look at porn again. Und ich bin wieder hingefallen. And I was, and fear binds. Und die Angst, die bindet dich so richtig, die fesselt dich. Not when I sinned, but fear as such already was binding me. Nicht unbedingt, wenn ich sündige, aber diese Angst bindet dich schon. I compromised, I left the door open, I didn't close the door. Ich habe bin Kompromisse eingegangen, ich habe die Tür nicht zugemacht, sondern offen gelassen. And I said, it's mine what I see here, mine. Und ich habe gesagt, das ist meins, was ich sehe. Perhaps you know the film Nemo, there's a scene with the doves, not doves, these animals in the air flying around. They fly and they all go in the sail, go, mine, I don't pass on, yeah, whatever. Da gibt es diese Szene in Nemo, findet Nemo, wo dieser Staub ist oder diese ganzen Kreaturen, die da herumschwimmen und dann sagen also mein. And I was very... I wasn't happy in what I was living as a Christian. Und ich war nicht glücklich mit meinem Leben, das ich da als Christ lebte. This is what happens when water goes out of the boundaries. Das passiert, wenn Wasser aus den Grenzen rauskommt. Story continues that David, oh actually, Nathan meets up with David. Und die Geschichte geht so weiter, dass Nathan zu David kommt. Tells the story to David. Remember, there was this one man that was a very rich guy who had a lot of cattle and sheep. Und der erzählt dann David diese Geschichte, da war dieser reiche Mann, der hatte sehr viele Kälber, sehr viel Vieh, sehr viel Schafe. And there was this other man, a poor man who only had one sheep. The family loved the sheep, they looked after the sheep. Und da war dieser andere Mann und diese andere Familie, wo sie ein Schaf nur in der ganzen Familie hatten und sie liebten alle dieses eine Schaf. Sie waren sehr arm. And this rich man, when he had a visitor, went over, killed this lamb. Und als dieser reiche Mann Gäste hatte, ist er rübergegangen, hat das eine Lamm genommen und es getötet. What does David say? He says this here. Und was sagt David daraufhin? David got really cross and mad. Er hat wirklich großen Zorn bekommen. He said, Nathan, so, as long as this guy lives, he's a child of death. Und sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. This sin, pornography and all sexuality that's not in God's path brings death. It brought death in my heart, my mind. Und diese ganze Sache mit Pornografie, das ist nicht Teil von Gottes Plan und das hat Tod in mein Leben gebracht. David knew that was not okay, what this guy is doing. He noticed that guy has to change, that's not okay. Und David wusste genau, das ist nicht okay, was dieser Mann in der Geschichte getan hat. What does Nathan say? He says, David, you're the guy, you're the guy. Dann sagt Nathan zu David, du bist der Mann. He took away this wife of a husband, killed the husband. Er hat diesen... den Mann weggenommen von der Frau und hat diesen Mann umbringen lassen und die Frau eben zu sich genommen. Back to my story. Und nun zurück zu meiner Geschichte. I didn't kill anybody. Ich habe niemanden umgebracht. But I hurt Karina, my wife, who was sitting here. Aber ich habe Karina, meiner Frau, so wehgetan, die hier gesessen ist. Really hurt her in the way she looked because I was looking at other women. Und ich habe ihr wehgetan in ihrem Selbstbild, wie sie sich selbst gesehen hat, weil ich anderen Frauen nachgeschaut habe. I was killing her, yes, in her worth or who she is. Ich habe sie gewissermaßen getötet in ihrem Wert, wer sie ist als Frau. This is again another picture of water going out of the boundaries, destroying everything. Und wieder sehen wir, weil Wasser außerhalb der Grenzen alles zerstören kann. God can change things. That's the good news. God can change things. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott die Dinge verändern kann. I didn't have hope to get out. Ich hatte keine Hoffnung, da jemals rauszukommen. I didn't have somebody like Nathan come up and said. Und ich hatte keinen Nathan, der zu mir kam und gesagt hat. You know, hey, this is not okay what you're doing. I was on my own. Das ist nicht okay, was du tust. Ich war ganz alleine. And I desperately needed hope. Somebody speaking in my life that gave me hope, would have given me hope, and somebody bringing light into my darkness into my heart. Und ich habe unbedingt jemanden gebraucht, der mir Hoffnung gibt und der einfach Licht in meine Dunkelheit reinbringt. But luckily I was caught. Aber zum Glück wurde ich dabei erwischt. In a short time, three times. Innerhalb von einer kurzen Zeit dreimal. Including from my fiance. Auch von meiner Verlobten. And that was very embarrassing. Und das war sehr, sehr peinlich. But like Nathan was sent to David, God sent my wife to catch me looking at porn. That was very embarrassing. Und Nathan wurde zu David geschickt und zu mir wurde von Gott meine Frau geschickt, die mich erwischte. Das war sehr, sehr peinlich. Suddenly there was so much light there in this darkness where I was living. Und dann plötzlich war es so viel Licht in dieser Dunkelheit, in der ich lebte. That I had to hide. I jumped into the nearest cupboard and smashed the door closed and had to hide. Dass ich mich verstecken musste. Ich bin in den nächsten Schrank gesprungen und habe die Türen zugeschlagen. Usually this is the part where Karina comes and talks about her partner. Normalerweise kommt jetzt Karina auf die Bühne und redet über ihre Seite der Geschichte. And she noticed something's wrong here. Something's not right today here. Und sie hat dann gesehen, läuft hier nicht richtig. Irgendwas ist falsch. And she came to the cupboard and went to the knees and said, Phil, we need to talk, right? Und dann ist sie da, hat sich niedergekniet vor den Schrank und hat gesagt, Phil, wir müssen reden, oder? There were biological reasons I had to hide. I don't want to go into details, but yeah. Und es war logisch, dass ich mich verstecken musste. Don't think, musste. Please, girls. No. Aber ich will Sorry. Nicht ins Detail gehen. Denk nichts Komisches. But we had friends. We had an old couple that was there for us. Aber wir hatten Freunde, ein älteres Ehepaar, das für uns da war. That to this day has helped us to keep a good marriage up. Die uns bis zum heutigen Tag geholfen haben, eine gute Ehe zu führen. Who invested into our lives. Und wir haben in unser Leben investiert. I had Karina who did not run away from me because I was into porn. Und ich hatte Karina, die nicht von mir weggelaufen ist, weil ich in Pornografie verstrickt war. She stayed with me still and believed that I could get out. I had hope for me. Sondern sie ist bei mir geblieben, so dass ich da rauskommen könnte, so dass Hoffnung für mich möglich war. Sie hatte die Hoffnung für mich. God didn't give up. Karina didn't give up. Gott hat nicht aufgegeben und Karina hat mich auch nicht aufgegeben. This old couple didn't give up on me. Und dieses alte Ehepaar hat auch nicht aufgegeben. Okay. Before I cry, you can. So, viele wundern sich ja, warum steht eine Frau hier vorne? Maybe some of you are wondering why a woman is up here. Und die schlechte Nachricht ist, and the bad news is, Frauen sind genauso betroffen von Pornografie. Women are just as concerned in this area of pornography. Können genauso angezogen sein von diesen Bildern. They can be also very attracted or fascinated by these pictures. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. And I brought you a slide. Wie man sich fühlt. How one feels. Als Frau, aber auch als Mann. Das ist ziemlich ähnlich. As a woman, but also as a man. Und ihr seht, das ist kein schönes Bild. You can see this is not a nice picture. Es ist dunkel. It's dark. Und ich nenne das die Festung der Scham. And I call this the stronghold of shame. Das ist die falsche Scham. And this is the false shame. Es gibt eine echte gute Scham, die von Gott gegeben ist. There is a good shame or a real shame that comes from God. Wo wir Dinge erkennen, so, ich habe einen Fehler gemacht. Where we recognize that we've done something wrong. Ich muss was in Ordnung bringen. I have to make it right. Aber diese Scham, but this shame, versucht, dass man Dinge verbirgt. Tries to get you to hide. Erinnert euch an 1. Mose? Do you remember in Genesis? Nachdem Adam und Eva gesündigt haben? After Adam and Eve sinned? Haben sie sich plötzlich vor Gott versteckt? They hid themselves from God. Weil sie sich schämten. Because they were ashamed. Aber erst nach dem Sündenfall. But after the fall. Sie waren vorher nackt. Before the fall they were naked. Sie hatten Gemeinschaft mit Gott. And they had fellowship with God. Und haben sich nicht geschämt. And they were not ashamed. Und wenn man als Kind, and as a child, das erste Mal Pornografie sieht, if you see pornography for the first time, Und wir wissen, dass das Durchschnittsalter 12,5 Jahre ist. And we know that the average age where the first time you see pornography is 12 years old, 12.5 years. Viele sind jünger. And many are even younger. Und wenn das unvorbereitet auf eine Kinderseele trifft, diese Bilder, and when these pictures come suddenly upon the soul of a child, dann weiß das Kind nicht, was es machen soll. Then the child doesn't know what to do. Denn zuerst fühlt man sich abgestoßen, because on one hand you feel repulsed, und gleichzeitig spürt man vielleicht auch so etwas wie ein angenehmes Gefühl im Bauch. But at the same time you get this kind of pleasant feeling. Und dann weiß man, es ist nicht okay, was ich hier mache. But then you realize it's not right what I'm doing. Denn unser Geist kann das unterscheiden, ob da etwas sündig ist oder nicht, auch als Kind. Because even as children our spirits can recognize whether something is right or not. Aber wenn man sich dann entscheidet, der Sünde quasi nachzugeben, but if you decide to go after sin, dann kommt es zu dieser Festung. Then comes the stronghold. Und es legen sich Lügen auf das Leben eines Menschen, eines Kindes. And lies come into the heart of a child. Mir ist es so gegangen, ich war 12 Jahre alt und seit meinem 6. Lebensjahr gläubig. And for me it happened when I was 12 years old and I became a Christian when I was 6. Und ich habe gewusst, das ist nicht in Ordnung. And I knew it wasn't right. Aber es hat sich für mich zu einem Ritual entwickelt, diese Bilder anzusehen, in Verbindung natürlich mit Selbstbefriedigung. It became a ritual for me to look at these pictures and then to masturbate. Weil was ich nicht gelernt habe in meiner Kindheit, because what I didn't learn in my childhood, war meine Gefühle auszudrücken, was to express my feelings, Wut, Zorn, Ärger, rage, anger. Ich war ein sehr liebes, nettes Kind. I was a very nice, good child. Ich war dann auch eine sehr liebe, nette Erwachsene. And ich war Krankenschwester. A very nice, adult. I became a nurse. Ich habe überall für Harmonie gesorgt. I made sure there was harmony everywhere I went. Jeder kam zu mir und brachte mir seinen Müll und ich sagte Danke. Everybody came to me and gave me their garbage and I said thank you. Und in mir wurden die Spannungen immer größer. And the tension grew inside of me. Und das schlechte Gewissen wurde jedes Mal mehr wenn man sich diese Bilder angesehen hat. And my conscience got more guilty every time I looked at these pictures. Und ich dachte, ich bin der sündigste Mensch auf der Welt. And I thought I'm the most sinful person on the earth. Wenn Jesus für Sünde gestorben ist, dann für jede Sünde, aber für diese. Mm-mm. If Jesus died for the sins of the world, then yes, for every sin except this one. Ich habe oft die Wahrheit gehört, wie Jesus über mich denkt. Often I heard the truth about what Jesus thought of me. Aber da waren diese Lügen, dass ich dachte, ich werde kein Verständnis in meiner Gemeinde finden. But always there were these lies that nobody in my church would understand me. Weil niemanden geht es so wie mir. Ich bin die einzige Frau auf Gottes weiter Welt mit diesem Problem. Because nobody is like me. I'm the only woman on the whole planet that has this problem. Mittlerweile weiß ich leider, dass es anders ist. In the meantime, I realize that it's different. Und ich habe mir gedacht, okay, keiner darf davon erfahren. Ich muss das verbergen. And I thought, nobody should find out about this. I have to keep it to myself. Ich muss alleine damit fertig werden. I have to overcome this myself. Und somit hat sich dieser Teufelskreis der Spannung, des Drucks wieder geschlossen. And so this downward spiral kept going more and more. Und es gibt aber Hoffnung, ist auch in meinem Leben. But there was hope also for me. Und wie ich erkannt habe, dass ich in dieser Festung feststecke, and as I recognized that I was caught in this stronghold, habe ich den Kampf begonnen. Kennt ihr sowas? Und jetzt geht's los. Jetzt will ich nicht mehr da drinnen stecken bleiben. I don't want to stay in here. I want to fight. Ich habe begonnen zu beten. I started to pray. Herr, hilf mir. Lord, help me. Dass ich es schaffe, that I can overcome, dass ich genügend Stärke und Kraft habe, that I have enough strength and power, dass ich der Sünde widerstehen kann, that I can resist sin. Und wisst ihr was? And you know what? Gott hat diese Gebete nicht erhört. God didn't answer this prayer. Und das ist ganz logisch. And it's logical. Weil es in den Gebeten nur um mich ging. Because in this prayer it was all about me. Ich habe nur für mich um Kraft gebetet. I prayed for strength for me. Ich wollte den Kampf gewinnen. I wanted to win this battle. Weil die Wahrheit, dass Jesus für alles gestorben ist, mein Herz nicht erreicht hat. Because the truth that Jesus died for every sin didn't penetrate my heart. Und das hat sich erst verändert, and this changed, als wirklich Licht in mein Leben gekommen ist. As when light came into my life. Es kann auf diese Art sein, so wie es Phil beschrieben hat. Er hat ein sehr peinliches Erlebnis gehabt. It can come the way Phil described it. It can be an embarrassing situation. Und ich möchte euch da kurzes Video zeigen. And I want to show you a short video. Ja, das war zu weit. Hier müsste es jetzt kommen. Neu. Kann man das von hinten machen? Oder du kannst das? Ja, Technik. Hey, I can take you over here. How you doing? Paper or plastic? Paper, please. Is it raining outside? I just heard on the news that it was supposed to rain and I... wondering if maybe, no, do you have kids? How old are they? 6 and a half months. Oh, I have 2 kids too. 1's 3 and half and 1's 5. Yes. Well, actually they're not mine at all. They're my sister's, but it's kind of like they're mine because I'm their aunt and I'm there all the time. I heard these really work, so I think it should help. Wow. You know, I was watching TV yesterday, and it said that 72% of the population are fat because they eat too many snacks like these. You don't want to have a heart attack and die on your kids early because you eat this crap, do you? Where'd you go? These are so pretty. I love roses. Are you married? Is it your wife? Yeah. How sweet. Sounds like you have a really nice family. What is this? Are you serious? Magazine. It's a magazine? No, it's not just a magazine. That's gross. Perverted. That makes me kind of sick. Darcy! What would you do if your husband came home with one of these? What is it? It's one of those perverted girly magazines. I would kill him. Did you hear that? She said she'd kill him. And then I would kill him again. Das ist uns beim Billa noch nie passiert, oder? That's never happened to us at Billa, has it? Er ist super peinlich, oder? Yeah, incredibly embarrassing. Gott hat manchmal auch andere Wege. But God has other ways. Aber sehr oft werden Männer wirklich auf diese Art und Weise, sei es irgendwo überrascht, so wie Phil erzählt hat. But often men are surprised through these kind of situations. Das passiert weniger, wenn Frauen betroffen sind. But this happens less with women. Und das hat einen ganz einfachen Grund. And this has, a simple reason. Männer sind mehr Konsumenten von Pornografie. Men, consume pornography more. Frauen verarbeiten das eher in ihren Tagträumen. And women, daydream. Männer können auch tagträumen. Men can absolut. Also daydream. Und sie kennen genauso dieses Kopfkino. And they can have this, these movies in their mind. Aber bei Männern ist das sehr zielorientiert und so wie ein Cartoon, 5 Bilder und das war's. But for men it's more goal oriented and it's like 5 slides of a cartoon and then it's over. Und wir Frauen können Tage damit verbringen. But women can spend their whole day daydreaming. Uns schöne Sachen vorzustellen. And imagine beautiful things. Den perfekten Freund und Ehepartner. The perfect boyfriend, the perfect husband. Die perfekten Kinder. The perfect children. Das perfekte Leben. The perfect life. auch das perfekte Sexleben. And the perfect sex life. Zu träumen ist nicht schlecht. To dream is not bad. Aber wenn es zu viel Zeit und Raum einnimmt, but if it takes up too much time, und wenn es mit pornografischen Bildern voll ist, and when it's filled with pornographic dann pictures, bringt es uns in so eine Festung. Then it brings us into such a stronghold. Weil da hat Gott keinen Zugang. Because then God has no access, und auch Menschen nicht. And also people don't. Und diese Festung kann wirklich so extra in einem existieren. And this kind of stronghold can live inside someone extra. Und ein Beispiel dafür ist mein Beruf. And an example of this is my profession. Ich war für 20 Jahre lang Krankenschwester. I was a nurse for 20 years. Und ich muss sagen, während meiner Arbeit, and I have to say, during my work, habe ich kein einziges Mal sexuelle Gedanken gehabt. I never had sexual thoughts. Obwohl ich täglich Menschen gewaschen habe und nackt gesehen habe. Although I saw people naked and I had to bathe them every day. Das war wirklich reserviert und das war irgendwie abgetrennt vom Rest meines Lebens und doch hat es in mir existiert. This part of my life was totally separate from my everyday life, but yet it was a part of my life. Aber ihr seht schon da auf dem Bild ist jetzt die Sonne gekommen. But you can see in this picture the sun is shining now. Und was ist diese Sonne? And what is this sun? Was glaubt ihr? What do you think? Wer ist das Licht der Welt? Who is the light of the world? Ja. Yeah. Jesus. Jesus. Für mich war die Entscheidung, mich Jesus anzuvertrauen, die wichtigste Entscheidung. For me, the decision to entrust this to Jesus was the most important decision. Obwohl ich schon lange gläubig war, viel gebetet habe, although I was a believer for many years and though I prayed for this a lot, habe ich mich doch immer darauf konzentriert auf diese böse Sünde. But I still concentrated on this or focused on this evil sin. Und es hat Wochen gedauert, bis ich im Gebet das Wort Selbstbefriedigung aussprechen konnte, weil ich mich auch vor Gott so geschämt habe. And it took weeks before I could even utter the word masturbation before God, because I was just so ashamed. Aber dann war es cool. But then it was cool. Weil ich habe gesehen, okay, der Himmel stürzt nicht ein, and der then, bleibt, wo er ist. And then I, because I realized that heaven didn't fall down on me. Meine Freunde reden noch mit mir. My friends are still talking to me. Ich habe anscheinend kein so ein Schild auf der Stirn, pornosüchtig oder so. There was no sign on my forehead saying addicted to porn. Und ich war in einer Gemeinde, ich war Mitarbeiterin. And I was in a church, I even served in a church. Und es wurden Leute trotzdem gesegnet durch mich. And people were still blessed through me. Riesenwunder. Amazing miracle. Und dann war ich irgendwann einmal tapfer genug. And then I was tough enough. Mit Freunden zu reden. To speak to friends about it. Und dann habe ich gesehen, dass diese Lügen, die da stehen auf dieser Festung, and then I realized that these lies that are there in the stronghold, einfach wirklich Lügen sind. Are really lies. Denn das Leben hat mir dann was anderes bewiesen. Because life showed me something different. Ich habe in der Bibel geforscht und gesehen, dass sexuelle Sünde jetzt nicht die schlimmste aller Sünden ist. I looked in the Bible and I saw that sexual sins are not the worst sins. Sie hat andere Konsequenzen als andere Sünden. They have other consequences. Aber sie wird meistens im Kontext mit den anderen Sünden genannt. But they are also named with other sins. Und ich habe gesehen, ich bin nicht die Einzige. And I also saw that I was not the only one. Das war so befreiend. And that was so freeing. Und wir wissen, dass derzeit circa 20% der christlichen Mädchen und Frauen in dem Bereich Probleme haben. And we know now that about 20% of Christian women or girls have a problem in this area. Und wisst ihr, es gibt genug Selbsthilfegruppen für Männer. And you know, there are enough self-help groups for men. Und es wird bei Männern immer wieder angesprochen. And it's always talked about to men. Und es wird Zeit, dass wir Frauen da auch einmal aufstehen und uns um uns selbst kümmern und da frei werden. And it's time that we women stand up and also take care of ourselves. Und raus aus dieser falschen Scham. And that we come out of this wrong shame. Und auch diese Lüge, kein Mensch darf je davon erfahren. And this lie, nobody should find out about this. Hat sich in Luft aufgelöst. This just disappeared in thin air. Weil mittlerweile weiß es fast ganz Österreich und halb Deutschland und es ist egal. Because now most of Austria and half of Germany knows about it and it doesn't matter. Und es war für mich auch notwendig, nicht nur immer um die Sünde herum zu beten, and it was really necessary for me not to just pray about this sin, sondern auf das zu sehen, wo kommt das Ganze her. But to realize, where does this come from? Ich musste streiten lernen. I had to learn to fight. Ich habe eine Seelsorgerin besucht. I visited a counselor. Die hat mir mein verdrehtes Lebensmuster erklärt und hat mir geholfen, da rauszukommen. Who showed me the wrong pattern of living I was living and showed me how to come out of it. So eben dieses Helfersyndrom, allen helfen zu müssen, aber nicht selbst annehmen zu können. This syndrome of always helping others but not able to stand up for yourself. Meine Freunde sind vielleicht nicht so glücklich drüber. My friends maybe were not so happy about that. Und ich streite jetzt mehr. And I have more conflicts. Und das ist so befreiend. And it's so freeing. Ja, meine Freunde darf man nicht fragen, aber gut. Und ein, habe ich noch? Ja, der Phil schaut schon. Einen praktischen Tipp habe ich noch für Männer wie für Frauen. And I have a practical tip for men as well as women. Muss mal schauen, was da als nächstes kommt. Genau, das geht runter. Oder auch nicht. Genau. Und zwar, wir sehen oder wir lesen in der Bibel immer wieder, Jesus ist das Licht. We read over and over in the Bible that Jesus is the light. Und das Leben war das Licht. And the life was the light. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. And the light shone in the darkness and the darkness was not overcome. Und, was overcome. Ja. Und wisst ihr, manchmal sind wir verzweifelt drüber, wenn wir solche Bilder in uns abgespeichert haben. And sometimes we are really in despair when we realize that we have these pictures saved in our minds. Dass wir oft denken, na diese Bilder kann ich sowieso nie loswerden. And we think I can never be rid of these pictures. Die kommen immer zu Zeiten, wo man sie nicht brauchen kann. They always come at the time you don't need them. Und da ist einfach diese Wahrheit in der Bibel, dass wenn wir Jesus in unser Leben lassen, auch das Licht in unser Leben lassen. And here is the truth that when we let Jesus into our life, then the light also comes in. Und wenn wir alles mit ihm teilen, and when we share everything with him, dann werden wir freigesetzt. Then we become free. Und wenn so Bilder immer wieder hochkommen, and when pictures come up in your mind, dann gibt es nur einen Weg, diese loszuwerden. There is only one way to be free. Entweder sich bemühen, nein, ich denke jetzt nicht, nein, nein, nein, nein, pfui, pfui, pfui, weg. Either you say, no, I'm not going to think about it, I'm not going to think about it, go away, go away. Oder ihr könnt mit diesem Bild zu Jesus gehen. Or you can bring these pictures to Jesus. Und zu sagen, Herr, vergib mir. And say, Lord, forgive me. Bei vielen Bildern wissen wir nicht, wie jung die Akteure sind, ob wir nicht wirklich Missbrauch sehen. And many of these pictures we don't know how old they are or if they were from being abused. Und dann zu sagen, Herr, vergib mir, wo ich Teil dieses Missbrauchs war, weil ich habe ja das aktiv konsumiert. And then to pray, Lord, forgive me for the active role that I played in this abuse. Und reinige mich davon. And cleanse me from this. Und Herr, ich bitte dich, nimm dieses Bild zu dir an dein Kreuz. And Jesus, I take this picture and I place it on your cross. Und dann erlebt man am eigenen Leib, was es bedeutet, die reinigende Kraft des Blutes Jesus zu erfahren, weil dann gehen die Bilder weg. And then you experience what it means to have the cleansing power of the blood come into your life, because then the pictures are gone. Und manchmal muss man das vielleicht öfter machen. And sometimes you might have to do this over and over. Aber ihr müsst nicht suchen danach. But we don't to suchen. Search. We don't have to search for this. Wenn diese Bilder hochkommen, dann nehmt es als Gott gegeben an. When these pictures come up, then take it from the Lord. Und dass er der Heilung bringen will. That he wants to heal it. Und auch der nächste Vers. And the next verse. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. John 3:17 For God did not send his son in the world to condemn the world, but that the world would be saved through him. Genau. Und ich möchte jeden ermutigen, einfach diese Schritte wirklich zu gehen. Es geht nicht, dass wir nur mit Gebet das loswerden. And I really want to encourage you to go this way with Jesus. It's not only the prayer. Und auch nicht nur das Teilen mit Menschen. And it's not only sharing this with others. Es ist beides. It's both. Gott hat uns in Gemeinschaft gestellt. God placed us in fellowship. In Jakobus 5 lesen wir. In James 5 we read. Dass geschrieben steht, betet füreinander, bekennt eure Sünden, auf dass ihr geheilt werdet. It says, confess your sins to one another so that you may be healed. Und das ist nicht so eine Aussage, na, wenn du mal Zeit hattest, wäre es gut, wenn du das einmal machen würdest. And it doesn't say, well, if you have time for this, if you would like to do this, then do it. Sondern das ist ein Auftrag. But it's really a command. Und gleichzeitig eine Zusage. And also a promise. Die Hoffnung bringt. That brings us hope. Genau. Jetzt möchte Phil noch was sagen, wenn ich ihn noch lasse. For the righteous falls 7 times, but he stands up again. Denn der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. The important was when I fell into pornography, I did fall on my knees and got up again and continued with Jesus. Das Wichtigste in der Zeit der Pornografie war, dass ich immer wieder auf die Knie gefallen bin und durch den Namen Jesu wieder aufstehen konnte. I can stand up again and I can stand up again and again. Man kann immer wieder und immer wieder aufstehen. The worst thing is just to give up and say there's no hope. I've 20 years I've got a problem. There's no way I can get out of it. Und das Schlimmste ist, wenn man sagt, ich habe das Problem seit 20 Jahren gehabt. Es gibt keine Hoffnung. Let's have light come into our lives. Wir wollen, dass Licht in unser Leben kommt. And that's gonna bring the darkness away. Und das wird die Finsternis vertreiben. Don't be caught by somebody like I was caught. Und wartet nicht drauf, dass ihr von jemandem erwischt werdet, so take, wie ich. You take a step, perhaps you could trust somebody and not let the whole world know of your problem. Sondern macht ihr den Schritt, vielleicht könnt ihr euch wem anvertrauen, einer Person, nicht unbedingt der ganzen Welt. English word. Wenn sie fallen, so richtet er den Genossen auf. Because if somebody falls, a friend can pick you up again. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Genossen auf. But alas for the one who falls, aber dem Einzelnen, without a second one being there. Welcher fällt, ohne dass ein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Prediger 4:10 in English. Ecclesiastics 4:10. Don't be on your own. We're called to bring people in. Seid nicht allein, bleibt nicht alleine stehen. Wir sind dazu aufgerufen, Menschen mit ins Boot zu nehmen. If you have a problem in your thought life, and it's not pornography, but it is thought life, even just a bit of dreaming. Wenn ihr Probleme mit eurem Gedankenleben habt, wenn es nicht mal darum geht, was anzuschauen, sondern einfach ihr wovon träumt, talk to somebody. Dann vertraut euch jemanden an. If it's something else, where you've not sinned and somebody's misused sexuality, you've been raped, or something's happened in that area, that is also sin just to stay in the situation, not to talk to somebody. It's not sin that you've been abused. Get me right, yeah? Und auch wenn ihr irgendwo sozusagen vergewaltigt oder missbraucht wurdet, dann vertraut das jemanden an. Es ist nicht die Sünde, dass euch das passiert ist, aber ihr solltet nicht in diesem Ding alleine drin stehen bleiben. You've done, just get it right, you've not done anything wrong if that's happened to you. But don't stay in that situation of not talking to anybody. Ihr habt da nichts falsch gemacht. Aber bleibt nicht da stehen und redet mit niemandem drüber. Bring light into the situation. Sondern bringt Licht in diese Situation. This is what God wants us to be. Das for the men, a picture up here. Will Gott von uns als Männern. Powerful, four-wheeler. Also something other, Kraft, SUV, right? Zuverlässigkeit, also wie dieses reliable. Auto. It's got, yeah, I'm just hearing it. It's got 200 PS, that one. It's fairly strong. PS. It can go over obstacles in your life. Man kann Hindernisse überwinden. Yes, you'll get dirty, but don't get your heart dirty. Ja, aber mach dein Herz dabei nicht schmutzig. But you can get dirty, I mean, outwardly, but not inside. And for the women, Ulrike's picture. Zartheit, Schönheit. Tenderness, beautifulness and radiance. That's where God wants us to be. Genau, so das will Gott von den Frauen, Zartheit, Schönheit und Ausstrahlung, so will Gott uns haben. come to the end now. We've not said, as you may notice, we've not talked about A, B, C, D, E, F, what you have to do to get out. Und wir haben jetzt, wir sind schon am Ende und wir haben bis jetzt noch nicht da diese verschiedenen ABC-Schritte durchgesprochen. You can read some of the ABCD on our websites. You've got a green brochure. Diese Schritte könnt ihr auf unserer Internet-Homepage lesen oder in unserer Broschüre. There's a brochure there. We have English ones at the table at the back. There's a book table there. Yeah. Es gibt Englische da hinten bei dem Büchertisch oder all our website ideas and things you can do are actually there on the website or in the booklet. Und auch Deutsche und da stehen auch unsere Internetadressen drauf. But it's not only about installing software. Yes, that is part of the plan. Yes, why don't you install software? That could help you. Und es geht nicht nur darum, Software zu installieren. Das ist, kann Teil des Plans sein. But it's to do other things. It's meeting God very deep in a deep, deep way and understanding his love and grace. Es geht auch darum, Gott ganz tief kennenzulernen und zu treffen. We'll never be perfect. Wir werden nie perfekt sein. But one thing we can do is walking in the light. Wir können nicht perfekt aber sein. Eines, was wir machen können, ist ins Licht zu gehen. Again, we'll never be perfect, never. Wir werden nie perfekt sein, nie. But we can start walking in the light. Aber wir können anfangen, im Licht zu gehen. And you'll need to take a step to talk to others. Du musst diesen Schritt gehen und mit anderen drüber sprechen. For those that would like to have more idea about the in depth of what we're saying and would like to hear more. Für diejenigen unter euch, die gern mehr wissen möchten. We have a seminar. On the 12th of November, the CIG being one of the supporters, also Great Men being one of the supporters, which I really appreciate. Thanks Rob, and also to the Great Men people. Gibt es ein Seminar am 12. November? Ist auch unterstützt von des CIG. It's a day seminar. We've got good speakers. We're there as well, and we have other good and we have good speakers or whatever. Es gibt sehr gute Redner. Sorry. Wir werden dort sein und auch natürlich andere. They're all Christian speakers. It's good for parents. It's good for those that are affected on porn. Das sind christliche Redner und es ist gut für diejenigen, die betroffen sind, aber auch für Eltern. It's on the 12th, Saturday, 12th of November. We've got these invitations. We don't have many left, so, but you'll see the big Plakate. Eben, da gibt es diese posters, Plakate, posters, die überall posters, herumhängen. Yeah. Von den Einladungen selber gibt es nicht mehr so viele. Also, if anyone wants to help and get wants to come and get in free, you can welcome to help us and talk to us afterwards, then you don't have to pay anything. It's, und wenn man da gratis rein will, kann man gerne mithelfen. We're looking for 2-3 people that would like to help us. We're more information what it means to help with coffee and so is back there. Da könnt ihr dann auf uns zukommen, wenn ihr gerne mit Kaffee und so weiter. For those that have kids, now I've seen that you're fairly young. Some do have kids here. So I'll just show that one. No, that's the wrong one. There is a website. It's called... Für diejenigen unter euch, die Kinder haben, es gibt ja ein paar, gibt es eine Website, aber das war jetzt das falsche Bild. Under loveismore.at, loveismore.at, there's a whole section for parents. What to do? How can I protect my kids? What can I do to support and look after kids? Das ist ein Ratgeber für, also loveismore.at ist ein Ratgeber für Eltern. Wie kann ich damit umgehen, wenn meine Kinder mit Pornografie Probleme haben? Again, we've got a book table at back. We've read a lot of in the internet. We found a lot of books. A lot of books we'll just chuck away. We don't think they're good and helpful. But we've selected some books. We've got them here. If you're interested, feel free to buy something for your friend who knows that there's a friend that may have a problem. So we're not talking about our problems. So. Yeah. Wir haben beim Büchertisch Bücher aufgelegt. Es gibt ja manche, die nicht so gut sind, aber wir haben die besten ausgesucht. Und ihr könnt dann hinkommen und für eure Freunde Bücher kaufen. Es ist natürlich immer leichter zu sagen, mein Freund. Feel free to talk to us afterwards. And really, we're talking again about the problems of friends that know friends that may have friends. So you don't have to be frightened to talk to us. Often we'll see after a sermon or a seminar people going like far away from us. So that's just kind of not. I don't have a problem. So perhaps kommt bitte einfach auf uns zu. Dare to talk to us, yeah. Und redet über den Freund eurer Freunde von den Freunden, nicht über euch natürlich. Bei den Seminaren ist es oft so, dass die Leute uns in einem Riesenkreis umgehen wollen, weil sie nicht mit uns reden wollen. Two more points I've noticed. Actually, if you need your man, it's a man group only. We have a man group just meeting 10 meters away from here, funny enough, at the Alice Café. There's a regular meeting for men that would like to come. If you live in the Mödlinger area, we have one at our home. So there are possibilities. There are only men groups at the moment. If you are interested in girl groups, write us an email and we'll set up something, we'll support you to start up something there. Und es gibt da auch Männergruppen, die sich treffen, gerade in Alis Teestube, da über die Kreuzung. Und in Mödling gibt es eins, ihr könnt uns fragen, wann und wo das wann das stattfindet. Und wenn ihr eine Frauengruppe starten wollt oder gerne hättet, dann schreibt uns ein E-Mail. Please pray for us, for our ministry. Bitte betet für uns, für unseren Dienst. We're coming into areas which we never thought we would ever be. Und wir kommen da in ganz neue Bereiche rein, wo wir gar nicht gedacht hatten. We are teaching archbishops. Last week we taught Vienna bishops, from the Vienna bishop and Vienna priests. We had a thing. We're a lot in media, in ORF, ATV. A lot of things are going on there. Wir waren im ORF, im ATV, in den Medien und haben mit Erzbischöfen und Priestern gesprochen. The Vice Chancellor contacted us. So last week we went to the Vice Chancellor, Michael Spindelegger's office. He was excited. Oh, to do something. So people are phoning the family ministry. So it's quite interesting, you can imagine, but it's very emotional, up and down. Yeah, they're phoning, not phoning. Help, what's going to go on? So please pray for us there. If there. Es gibt da eben sehr viel, was da vor sich geht. Michael Spindelegger hat uns schon eingeladen, mit uns gesprochen und eben es geht auf und ab und bitte betet für uns. And then Mitterlehner contacted himself by his team and so please pray for that. Who wants to financially support it to do where it's amazing what we could do. It's very missionary, excellent missionary possibility, like we're just speaking in national television, talking about God, but they kind of cut these things out, which are kind of Christian. Because they're kind of a bit legalistic, the media. Es ist eine Riesenmöglichkeit. Wir wurden interviewt und wir haben natürlich auch da diese Missionsmöglichkeit gesehen und dann wurden die Dinge rausgecuttet, wo es um Gott ging, leider. Yeah. And so on, so on. Und so weiter. That's it. Finished. Fertig. Well, thank you so much, Phil and Ulrike. Phil und Ulrike. I think the devil is really upset tonight. Ich glaube, der Teufel regt sich gerade ziemlich auf. He is mad. Er ist voll zornig. Because light has shone. Weil das Licht hier aufgetaucht ist. And he has to flee. Und er muss fliehen. And the devil can only hide in darkness. Und der Teufel kann sich nur in der Finsternis verstecken. And so I'm so thankful that we can talk about these things and that you spoke so openly and honestly. Und ich bin so dankbar, dass ihr hierher gekommen seid und so offen und ehrlich über diese Dinge gesprochen habt. Because that's a slap in his face. Und das ist ein Schlag in sein Gesicht. So let's take a moment now and go before the Lord. Let's pray. So wollen wir jetzt einen Moment lang beten, vor dem Herrn stehen. Jesus, we thank you. Jesus, wir danken dir. That you, on your perfect body, took every dirty, horrendous sin. Dass du an deinen perfekten Körper diese schreckliche, diese grausige, diese schlechte Sünde aufgenommen hast. And you took all our shame. Dass du unsere Schande, unsere Scham weggenommen hast. And our guilt. Unsere Schuld. And you died. Du gestorben bist. And you paid the price in full. Dass du den vollen Preis bezahlt hast. And we thank you. Und wir danken dir. And if you are here and you've never experienced the cleansing of Jesus. Und wenn du heute hier bist und nie dieses Reinwerden durch Jesus erlebt hast. He went to the cross because of love. Er ist ans Kreuz gegangen aufgrund von Liebe. And he died. Und er starb. And he paid the price for our wrongdoings. Und er hat den Preis bezahlt für unsere Verfehlungen. And if we receive his gift, und wenn wir sein Geschenk annehmen, his gift of eternal life, sein Geschenk des ewigen Lebens, his gift of his righteousness for our sin, sein Geschenk seiner Gerechtigkeit für unsere Sünde, this was the beautiful exchange. Das wäre dieser wunderschöne Austausch. I give him my sin. Ich gebe ihm meine Sünde. And I receive his righteousness. Und bekomme seine Gerechtigkeit. As a free gift. Als kostenloses Geschenk. And if you want that tonight. Und wenn du das heute Abend willst. Then say this prayer in your heart. Dann sag dieses Gebet, sprich es in deinem Herzen. Lord Jesus. Herr Jesus. I want to be forgiven. Ich möchte, dass mir vergeben wird. I don't want to carry around this guilt. Ich möchte diese Schuld nicht mehr mit mir herumtragen. I don't want to be separated from you. Ich möchte nicht von dir entfernt sein. Thank you for being the bridge. Danke, dass du die Brücke bist. Thank you for dying for me personally. Danke, dass du für mich persönlich gestorben bist. I now invite you into my life. Ich lade dich jetzt in mein Leben ein. And I want to talk with you. I want to walk with you. Ich möchte mit dir sprechen. Ich möchte mit dir gehen. I want you to be my friend. Ich möchte, dass du mein Freund bist. And my savior. Und meine Retter. And if you said that prayer for the first time, und wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hast, then there's a prayer team. Da gibt es ein Gebetsteam. And they're going to be in the room over to your right. Und die sind da in dem Raum zu eurer Rechten. Just go there and somebody will be there to pray. Ihr könnt da hineingehen und da wird jemand sein, der mit euch beten möchte. Or if you just need prayer. Oder wenn ihr auch so einfach Gebet braucht. Now is the time. Ist jetzt die Zeit, wo ihr da hinübergehen könnt und jemand für euch betet. And for those of you who were really touched by what you heard tonight. Und für diejenigen unter euch, die wirklich von dem berührt wurden, was wir heute gehört haben, just receive Jesus's mercy and grace. Empfangt einfach die Barmherzigkeit und Gnade von Jesus. And let this process of healing and restoration begin tonight. Und lasst diesen Prozess der Heilung und der Wiedergutmachung anfangen heute Abend. Where you bring these things to the light. Wo ihr diese Dinge ans Licht bringt. And you bring these pictures that come up. Und diese Bilder, die immer in euren Gedanken auftreten, and you bring them to Jesus. Vor Jesus bringt und ihm gebt. And you know that he doesn't reject you. Und dass ihr wisst, dass er euch nicht zurückweist, but he accepts you. Sondern euch annimmt, just as you are. Genau so wie ihr seid. And like we've been hearing in the messages, it's not about being sinless. Und wie wir gehört haben heute, es geht nicht darum, sündlos zu sein. It's about being honest. Sondern ehrlich zu sein. And we have the confidence to be honest because we are loved and accepted. Und wir können Vertrauen haben, dass wir ehrlich sind, weil wir wissen, wir sind geliebt und angenommen. And so just take a moment and come before him and confess anything the Holy Spirit brings up. Und so legt einfach alles nieder und sagt ihm alles jetzt, was der Heilige Geist euch sagt, dass ihr ihm abgeben sollt. And maybe tonight you were spoken to that you need an accountability partner. Und vielleicht ist euch heute klar geworden, dass ihr einen Rechenschaftspartner braucht, jemanden, dem ihr vertrauen könnt. And Holy Spirit, I pray that you put that person, you put that person's face in our minds, who that person can be. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns das Gesicht von dieser Person vor Augen führst, mit wem wir darüber sprechen können. One person that we can totally trust. Eine Person, der wir vollkommen vertrauen können. That would keep things confidential. Die Dinge nicht ausplaudert. Because we need both. Denn wir brauchen beides. We need to confess before Jesus and be cleansed. Wir müssen vor Gott unsere Sünden bringen und gereinigt werden. And then we need someone that we can pour our hearts out to, a person. Und dann brauchen wir eine Person, der wir unser Herz ausschütten können. Let's worship him. Lass uns ihn anbeten. Praise you and we thank you, Lord. Wir preisen dich und wir danken dir, Herr. We give you all the praise and all the glory. Wir geben dir alle Ehre und allen Lob und Preis. Thank you, Jesus. Lord, we just want to lift up Safer Surfing and the seminar that's coming up. Und Herr, wir wollen Safer Surfing und das Seminar dir bringen. Jesus, we lift up to you Phil and Ulrike and Alois. Wir wollen dir Phil, Ulrike und Alois bringen. And the other speakers that will be there as well. Und all die anderen Vortragenden. And Lord, we put a wall of fire around them for godly protection. Und wir wollen eine Feuermauer aufstellen rund um sie für deine, dass du sie schützt. Because we know that the enemy does not like this, that the truth is spoken out in life and in light. Weil wir wissen, dass der Feind es nicht mag, wenn die Wahrheit in Licht und im Leben ausgesprochen wird. And he doesn't want God's people to be set free. und er will nicht, dass Gottes Volk freigesetzt wird. And so we just commit this seminar to you that it will you will do above and beyond all we can imagine. Und deswegen wollen wir dieses Seminar dir bringen, damit du tun kannst viel mehr, als wir uns je erwarten können. And that this would go to people in high places. Und dass das Menschen erreicht, die sich verstecken. People that are in high places. Oder Leute, die in hohen Positionen sind. That have influence. Die Einfluss haben. And that this would be part of the awakening that you're bringing to this city. Und dass das Teil der Erweckung ist, die du dieser Stadt bringen willst. Bless them, protect them, anoint them. Segne sie, salbe sie und schütze sie. We pray in Jesus' name. Wir beten in Jesu Namen. Amen.